Idioten schieben Panik. Denn mein Schwanz zertrümmert die Titanic. Ich vergrab dich, viel Spaß, jetzt studierst du die Botanik. Bin nicht halb so alt wie Sommerstab, für 100 mal krasser. Im Battle bist du ein, doch ich schmeiß dich ins kalte Wasser. Sag nicht, dass du was wert bist, denn unten sind mir scheißegal. Man denkt, ich schmuggel Bomben, weil ich so dicke Eier hab. Yeah! Meine Uzi scheint verkrummt zu sein. Schreib Texte in Minuten, du suchst Tage nach nem Normreim. Dumme Rapper denken, wir befinden uns auf Augenhöhe. Schreiben einen Diss-Track und ich bringe ihre Frauen zum Schön. Ich kenn dein Innerstes nach außen mit der Kettensäge und bin unverwundbar, Mann, ich schätze, das sind die Echsengene. Ich mach keinen Gangster-Rap, bin auch kein Psychopath, nur weil ich Rapper recht oft töte, wenn ich die Musik nicht mag. Du willst flown? Bitch, ich geb dir Sand in den Hals. Spaß? Du willst mich treffen? Dann komm nachts in den Wald. Oh yeah, alles ist der Zirkel, ihr Nutten. Wie wollt ihr was bewirken, ihr Nutten? Hä? Ich hab die Kugeln in der Glock und schieße endlich wieder schwulen Rappern in den Kopf. Oh yeah, alles ist der Zirkel, ihr Nutten. Wie wollt ihr was bewirken, ihr Nutten? Hä? Ich hab die Kugeln in der Glock und schieße endlich wieder schwulen Rappern in den Kopf. Yeah, M-A-T-Z-E, Hund, tunkt dein Kopf in ein Eimer mit Blut, aller Rock'n'Roll. Gib mir das Mic, ich baue es um zu Stielgranate. Deutscher Rap ist so Blamage, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Du bist behindert, such die Schuld nicht bei mir, Bitch. Die Krämpfe in deinem Hirn kommen durch Schwänze inhalieren. Ich hab keinen Bock auf dich und auf deinen Rap schon gar nicht. Sag mir einfach, wo du bist, ich werde kommen und dich jagen. Rapper schlagen jetzt auch im Radioalarm. Keine Ahnung, ich empfang Signale aus dem All. Warum musst du rappen? Guck dir einfach meinen Job an. Ich sortiere durchgefickte Noten auf dem Schrottplatz. Ich will dich erschießen, also Bruder, mach dich locker. Du hältst 10 Minuten durch, ich bleibe hart wie ein Roboter. Mein ganzes Team hasst dich auf den Tod und pumpt dein Hurensohn bei der Geburt voll mit Schrot. Oh yeah, alles ist der Zirkel, ihr Nutten. Wie wollt ihr was bewirken, ihr Nutten? Hä? Ich hab die Kugeln in der Glock und schieße endlich wieder schwulen Rappern in den Kopf. Oh yeah, alles ist der Zirkel, ihr Nutten. Wie wollt ihr was bewirken, ihr Nutten? Hä? Ich hab die Kugeln in der Glock und schieße endlich wieder schwulen Rappern in den Kopf. Yeah, L U-I-S, Motherfucker, meine Raps sind unbesiegbar und gehen einfach über Wasser. Ich bin das Coolste, was in Deutschland je passiert ist. Rappers, Katakomben, Alter, alles ist der Zirkel. Ich komm mit Jam Jacken und Matze Hund. Ab jetzt werden wieder Projektile in den Tank gepumpt. Minus Toleranz, dafür bloß kein Respekt. Ich schieß 100 Kilo Blind in New Era Cap. Rapper fliehen, denn ich hab sie auf der Hitlist. Einmeldung an Deutschrap, ihr seid alles schwule Bitches. Ich komm zu deiner Pressegala für dein Album. Lass den Kopf von deinen Schultern und verschwinde dann im Blitzlicht. Ich bin das Ende für dein Kiffer-Rap. Nächstes Mal, wenn du an rausstürzt, so an einer Überdosis Crystal Meth. Ich bin unsterblich, denn ich bin perfekt. Meine Feinde zünden eine Bombe in meinem Haus, doch ich bin nicht verletzt. Alles ist der Zirkel, ihr Nutten. Wie wollt ihr was bewirken, ihr Nutten? Hä? Ich hab die Kugeln in der Glock und schieße endlich wieder schwulen Rappern in den Kopf. Oh yeah, alles ist der Zirkel, ihr Nutten. Wie wollt ihr was bewirken, ihr Nutten? Hä? Ich hab die Kugeln in der Glock und schieße endlich wieder schwulen Rappern in den Kopf.